Erster, während die Philister Israel angriffen, flohen die Israeliten vor ihnen, und viele Tote lagen auf dem Berg Gilboa. Zweiter, die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und töteten Sauls Söhne, Jonathan, Abinadab und Malchisua. Dritter, als sich der Kampf heftig gegen Saul richtete und einige Bogenschützen ihn entdeckten, bekam er große Angst vor ihnen. Vierter, da bat Saul seinen Waffenträger, zieh dein Schwert und töte mich damit, damit diese unbeschnittenen Männer nicht kommen und mich misshandeln. Aber sein Waffenträger wollte es nicht tun, weil er große Angst hatte. Deshalb nahm Saul sein eigenes Schwert und stürzte sich darauf. Fünfter, als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte er sich ebenfalls auf sein Schwert und starb neben ihm. Sechster, so starben Saul, seine drei Söhne und sein Waffenträger an diesem Tag zusammen. Siebter, als die Israeliten, die auf der anderen Seite der Ebene und des Jordans lebten, merkten, dass die Israeliten geflohen und Saul und seine Söhne tot waren, verließen sie ihre Städte und flohen. Danach kamen die Philister und besetzten die Städte. Achter, am nächsten Tag, als die Philister kamen, um die Toten zu plündern, fanden sie Saul und seine drei Söhne auf dem Berg Gilboa liegen. Neunter, sie schnitten ihm den Kopf ab, nahmen seine Rüstung und schickten Boten durch das ganze Philisterland, um ihren Göttern und dem Volk die Siegesbotschaft zu verkünden. Zehnter, seine Rüstung legten sie in den Tempel der Astarte und seinen Leichnam hängten sie an die Mauer von Beth-Gen. Elfter, als die Bewohner von Jabesh in Gilead hörten, was die Philister mit Saul gemacht hatten, zwölfter, machten sich alle tapferen Männer auf den Weg, marschierten die ganze Nacht und holten die Leichen Sauls und seiner Söhne von der Mauer Beth-Gens. Danach kehrten sie nach Jabesh zurück und verbrannten sie dort. Dreizehnter, sie nahmen ihre Gebeine, begruben sie unter einer Tamariske in Jabesh und fasteten sieben Tage lang.